Erster zwei Tage vor dem Passafest überlegten die Hohenpriester und Schriftgelehrten, wie sie Jesus heimlich festnehmen und töten könnten. Zweiter, sie sagten nämlich, sie wollten es nicht während des Festes tun, damit es keine Unruhen im Volk gab. Dritter, als Jesus in Bethanien im Haus von Simon, dem Aussätzigen, am Tisch saß, kam eine Frau mit einer Alabasterflasche, die sehr teure Nadensalbe enthielt. Sie öffnete die Flasche und goss die Salbe über seinen Kopf. Vierter, einige Anwesende stritten sich und fragten, wozu diese Verschwendung der Salbe. Fünfter, man hätte diese Salbe für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Deshalb schimpften sie mit der Frau. Sechster, Jesus aber sagte, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr ihr Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Siebter, denn die Armen habt ihr immer bei euch und könnt ihnen immer Gutes tun, wenn ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Achter, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper schon jetzt für mein Begräbnis gesalbt. Neunter, ich versichere euch, überall auf der Welt, wo die gute Nachricht verkündet wird, wird man auch von ihrer Tat erzählen, um sich an sie zu erinnern. Zehnter, Judas Iskariot, einer der 12 Jünger, ging zu den Hohenpriestern, um Jesus an sie auszuliefern. Elfter, als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen ihm, Geld zu geben. Danach suchte Judas nach einer guten Gelegenheit, Jesus zu verraten. Zwölfter, am ersten Tag des Passafestes, an dem man das Passalamm schlachtete, fragten seine Jünger ihn, wo sollen wir hingehen und das Passamahl für dich vorbereiten? Dreizehnter, Jesus schickte zwei seiner Jünger los und sagte zu ihnen, geht in die Stadt, dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm. Vierzehnter, wo er hineingeht, sagt dem Hausbesitzer, der Lehrer lässt fragen, wo ist mein Zimmer, in dem ich das Passamahl mit meinen Jüngern essen kann? 15. Er wird euch ein großes, vorbereitetes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Teppichen ausgelegt ist. Dort bereitet ihr alles für uns vor. 16. Die Jünger gingen los und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passamahl vor. 17. Als es Abend wurde, kam Jesus mit den 12 Jüngern. 18. Während sie aßen, sagte Jesus, ich versichere euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. 19. Sie wurden traurig und fragten ihn einer nach dem anderen, doch nicht ich, oder? 20. Er aber sagte zu ihnen, es ist einer von den 12, der mit mir in dieselbe Schüssel taucht. 21. Der Menschensohn wird sterben, wie es in den Schriften steht. Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Für diesen Menschen wäre es besser, wenn er nie geboren worden wäre. 22. Als sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach ein Dankgebet, brach es, gab es ihnen und sagte, nehmt, das ist mein Leib. 23. Dann nahm er einen Becher, sprach ein Dankgebet und gab ihn ihnen, und alle tranken daraus. 24. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele Menschen vergossen wird. 25. Ich versichere euch, ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn neu im Reich Gottes trinken werde. 26. Nachdem sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie zum Ölberg hinaus. 27. Und Jesus sagte zu ihnen, ihr werdet alle den Glauben verlieren, denn es steht in den Schriften, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden sich zerstreuen. 28. Aber nachdem ich von den Toten auferstanden bin, werde ich vor euch nach Galiläa gehen. 29. Petrus aber sagte zu ihm, auch wenn alle anderen den Glauben verlieren, ich werde es nicht tun. 30. Und Jesus sagte zu ihm, ich versichere dir, heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. 31. Er aber sagte noch nachdrücklicher, auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich niemals sagen, dass ich dich nicht kenne. Alle anderen Jünger sagten dasselbe. 32. Sie kamen an einen Ort namens Gethsemane und Jesus sagte zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, während ich bete. 33. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und begann, sehr traurig und ängstlich zu werden. 34. Und er sagte zu ihnen, ich bin zutiefst traurig, so traurig, dass ich sterben könnte. Bleibt hier und bleibt wach. 35. Er ging ein kleines Stück weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass diese schwere Zeit, wenn möglich, an ihm vorübergehen möge. 36. Und er sprach, aber, Vater, dir ist alles möglich. Nimm diesen Leidensweg von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. 37. Er kam zurück und fand sie schlafend. Er sagte zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht eine Stunde wach bleiben? 38. Bleibt wach und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist zwar bereit, aber der Körper ist schwach. 39. Wieder ging er weg und betete mit denselben Worten. 40. Und wieder kam er und fand sie schlafend. Ihre Augen waren schwer, und sie wussten nicht, was sie antworten sollten. 41. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug jetzt. Die Stunde ist gekommen. Seht, der Menschensohn wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. 42. Steht auf, lasst uns gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. 43. Sofort, während er noch sprach, erschien Judas, einer der 12 Jünger. Mit ihm war eine große Gruppe von Leuten, die Schwerter und Stöcke trugen, geschickt von den Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Ältesten. 44. Der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küsse, der ist es. Nehmt ihn fest und führt ihn weg. 45. Als er ankam, ging er sofort zu Jesus, sagte, Rabbi, und küsste ihn. 46. Sie aber griffen ihn und nahmen ihn fest. 47. Einer der Anwesenden zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. 48. Und Jesus sagte zu ihnen, ihr seid mit Schwertern und Stöcken gekommen, um mich festzunehmen, als wäre ich ein Verbrecher. 49. Jeden Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber die Schriften mussten erfüllt werden. 50. Und sie verließen ihn, und alle flohen. 51. Ein junger Mann folgte Jesus und trug nur ein Leinentuch direkt auf der Haut. Sie versuchten, ihn festzunehmen. 52. Er aber ließ das Leinentuch los und floh nackt. 53. Sie führten Jesus zum Hohenpriester. Dort versammelten sich alle Hohenpriester, Ältesten und Schriftgelehrten. 54. Petrus folgte Jesus von weitem bis in den Hof des Hohenpriesters. Er setzte sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. 55. Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugen, die gegen Jesus aussagen konnten, um ihn zum Tode zu verurteilen. Sie fanden aber keine passenden Zeugen. 56. Denn viele sagten Falsches über ihn aus, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. 57. Einige standen auf und sagten Falsches über ihn aus, nämlich, 58. Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen von Menschen gebauten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht von Menschen gebaut ist. 59. Aber auch bei dieser Aussage stimmten sie nicht überein. 60. Der Hohepriester stand auf und fragte Jesus, antwortest du nichts auf das, was diese Leute gegen dich aussagen? 61. Jesus schwieg und antwortete nichts. Der Hohepriester fragte ihn noch einmal und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des gepriesenen Gottes? 62. Jesus aber sagte, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. 63. Der Hohepriester aber zerriss seine Kleider als Zeichen der Empörung und sagte, wozu brauchen wir noch Zeugen? 64. Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr dazu? Alle verurteilten ihn zum Tode. 65. Einige begannen, ihn anzuspucken und sein Gesicht zu bedecken. Sie schlugen ihn mit Fäusten und sagten, prophezeie. Auch die Diener schlugen ihn mit Stöcken. 66. Während Petrus unten im Hof war, kam eine der Dienerinnen des Hohenpriesters. 67. Als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, sah sie ihn an und sagte, du warst auch mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen. 68. Er aber leugnete es und sagte, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du meinst. Er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. 69. Und die Dienerin sah ihn wieder und sagte zu den Umstehenden, das ist einer von ihnen. 70. Er aber leugnete es wieder. Kurz darauf sagten die Umstehenden noch einmal zu Petrus, du bist wirklich einer von ihnen, denn du bist doch auch ein Galiläer. 71. Er aber begann zu fluchen und zu schwören, ich kenne diesen Mann nicht, von dem ihr sprecht. 72. Sofort krähte der Hahn zum zweiten Mal. Petrus erinnerte sich an die Worte, die Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. Er dachte darüber nach und weinte.